Sunshine live. Wir sind unter euch. Das ist die Dragstor Mix Mission 08 an Heiligabend um 17.33 Uhr mit Mokwai noch bis 18 Uhr in the Mix. Und gerade eben gehört zum Beispiel Miami Atlanta von Brüder, Dan Caller von Alex Metric und Ghost and Stuff von Deadmau5. Und wir hören eine halbe Stunde von Mokwai in the Mix bei der Dragstor Mix Mission 08. Und wenn ihr ein bisschen was loswerden wollt, könnt ihr das gerne tun. Nämlich per E-Mail. Einfach schreiben: message@sunshine-live.de. Stop and go. Sunshine Live. Stauschau. Und eigentlich gibt's nur eine Meldung und die besagt: Nebel in weiten Teilen des Sendegebietes. Die Sichtweiten liegen teilweise unter 50 Metern. Also bitte dementsprechend vorsichtig und angepasst fahren. Mehr Infos zu Staus und Behinderung gibt's auch bundesweit per Telefon über die 11885. Kennwort: Sunshine Live Stau. Die Dragstor Mix Mission 08. Listen Sunshine Live. Powered by Dragstor, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. We'll be right back. Outdoor Mix Mission 08. Once you get the